Thank you. is from May. Tut es im Fernseher und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Das bin hier mein neuer Hit. Frieden, Leute. Frieden ist so wichtig. Ja. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, euch zu sagen, wie sehr ihr mir alle am Herzen liegt. Beziehungsweise die Sache mit dem Frieden, ne? Frieden. Ich kann das nicht nur immer wieder sagen. Frieden ist echt wichtig. Völkerverständigung und so. Ich mache jetzt echt keinen Spaß. Mir ist das echt sehr wichtig. Frieden bringt's total. Hier, eure Mel ist für Frieden. Jemand anderer Meinung? Also ich jedenfalls nicht. Nochmal. Hey, das waren zweimal. So ist gut. Eins und nochmal, alles für den Frieden. Die neue MLP ist dem Frieden gewidmet. Habt ihr es alle gehört? Und für die, die es immer noch nicht verstanden haben, jetzt nochmal. Frieden bringt's total. Frieden für mich und für euch alle und so weiter. Nochmal. Liegt mir sehr am Herzen. Ich hoffe, ich habe jetzt was für den Frieden getan. Ich habe was gegen Krieg, wirklich, Leute. Ich bin voll für den Frieden. Lasst euch nicht ausnutzen! Seid nett zueinander, versteht euch. Seid friedlich, seid freundlich. Freundlich. Geht zu euren Freunden und bringt ihnen den Frieden ins Haus. Sagt, ihr habt ihn von Mel mitgebracht. Frieden! Frieden! Er dachte schon, ich bin nicht mehr Terror, aber ich pass auf. Frieden, Frieden, Frieden, bäh. Frieden. Hm. total. Auch zu Friedenszeiten. Also vergesst bitte nicht meine Message, die ich euch jetzt gebracht habe. Frieden, Frieden, Frieden, forever.